Vor 70 Jahren verkündigte Genosse Kim Il-sung das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aus diesem Anlass fand am 29. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung statt. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Mitarbeiterinnen der Ministerien und zentralen Institutionen sowie der Stadt Pyongyang, die Heldinnen, die Frauen, die von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un empfangen wurden und die Werktätigen nahmen an der Veranstaltung teil. Choi Ryong-hae unterstrich in seinem Referat, das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau, verkündigt von Kim Il-sung am 30. Juli, Sutze 35, 1946, war ein eigenständiges Programm für die Frauenemanzipation und für die Frauenbewegung gewesen. Durch die Verkündigung dieses Gesetzes konnten die koreanischen Frauen mit gleichem Recht wie die Männer als würdevolle Herdinnen der Gesellschaft die Revolution energisch vorantreiben. Die herausragende Leiterin der koreanischen Frauenbewegung Kang Ban-suk und die antijapanische Heldin Kim Jong-suk erwarben sich unvergängliche Verdienste um die Erfüllung der Sache für Frauenemanzipation. Genosse Kim Jong-il verteidigte standhaft die Idee des Präsidenten Kim Il-sung über die Lösung der Frauenfrage und seine Verdienste, glorifizierte sie und bildete die koreanischen Frauen zu wahren Revolutionärinnen des Sungun-Zeitalters heran. Mit Liebe und Vertrauen zogen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Frauen zu mächtigen Kräften heran und diese Geschichte wird heute, dank der Führung von Genossen Kim Jong-un, ununterbrochen fortgesetzt. Alle Frauen sollten Kim Il-sung und Kim Jong-il als ewige Führer der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes und als die Sonne des Sutze für ewig verehren und die unvergänglichen Verdienste von ihnen, die für die souveränen Würde, Rechte und für das sinnvolle Leben der Frauen ihr Ganzes eingesetzt hatten, standhaft verteidigen und ewig überliefern.